Hallo liebe Follower, ich möchte mich heute mal wieder persönlich melden. Und zwar sind mir in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz viele Meldungen über Impfschäden und Impftote hier aus meiner Umgebung berichtet worden, aus erster Hand. Ich setze auch dazu gleich nochmal zu dem einen Sachverhalt einen Link zu einem Polizeibericht rein. Da wird natürlich nicht viel erwähnt, außer dass es gesundheitliche Gründe gab, aber ich möchte euch mal zwei Storys erzählen. Eine Frau, so Mitte 40, arbeitete in einem Impfzentrum, wollte sich eigentlich nicht impfen lassen, aber wurde natürlich unter Druck gesetzt und hat dem Druck nicht standgehalten, hat sich dann doch impfen lassen. Diese Frau fuhr letzte Woche mit ihrem PKW auf der Straße und bekam eine Thrombose im Gehirn anscheinend und damit war sie auf einmal gelähmt und konnte das Auto praktisch nicht mehr zum Stoppen bringen und hat dort einen Unfall verursacht, wurde mit Rettungshubschrauber abgeholt, konnte sozusagen diese Sache noch mitteilen und ist dann aber auf dem Flug verstorben. Der Polizeibericht sagt das nicht. Er sagt nur, eine Frau schwer verletzt, aber diese Frau ist verstorben, steht auch nichts natürlich im Zusammenhang mit irgendeiner Impfung. Ja, der Hammer ist, dass die Staatsanwaltschaft eine Autopsie verboten hat, in diesem Fall, muss man sich mal reinziehen. Ja, also es wird vertuscht und bis zum geht nicht mehr, gerade was die Impftoten angeht. Es ist einfach nur noch unglaublich und die Verwandten haben meistens natürlich, oder die Angehörigen haben meistens natürlich nicht die Kraft, in dieser schlimmen Situation sich da juristisch auch durchzusetzen oder zu wehren. Das ist ja auch verständlich. Und somit bleiben natürlich ganz, ganz, ganz viele Fälle und ich sage wahrscheinlich 99% aller Fälle, die Impftote verursachen, unentdeckt, beziehungsweise werden sie nicht gemeldet. Eine weitere Geschichte auch aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis, ein Mädchen, da warteten die Eltern auf das Mädchen zum Frühstück, dass es kommt und es kam nicht, dann sind sie ins Zimmer gegangen und das Mädchen lag tot vor dem Bett. 28 Jahre alt, kerngesund, sportlich, vor 3 Tagen, also 3 Tage vorher geimpft worden. Also das sind nur 2 Beispiele von vielen, die ich aus meinem Umfeld höre. Ich habe in der ganzen Zeit nicht einen Corona-Toten hier in der Umgebung gehört. Ja, dann hieß es eventuell mal, der hat Corona, weil es ein positiver PCR-Test war. Und wir wissen alle, dass diese PCR-Tests nichts belegen können, schon gar nicht eine Infektion. Steht ja auch in der Packungsbeilage zum PCR-Test. Ja, also wie gesagt, es wird ganz, ganz viel vertuscht und ja, mein natürlich Beileid und den Hinterbliebenen. Ganz, ganz schlimme Situationen, die hier ausgelöst werden. Aber ihr seht ja, wir warnen und versuchen, die Dinge in den Zusammenhang zu bringen. Wir haben ja auch schon das ganze Jahr davor mit der Ärztin Nina darüber ganz, ganz viel gemacht, was jetzt so langsam auch die anderen Medien erreicht, die alternativen Medien, was die Nanopartikel betrifft, also Graphenoxid und. Ja, es ist ein Teufelszeug und es ist ein Verbrechen. Ja, das steht auf jeden Fall fest. Also, Link beachten zu dem Polizeibericht, den setze ich gerne nochmal rein. Liebe Grüße.